Okay. Yeah. This is our cuts. On freezing trap, eure Hoffnung. Yeah. Der Beweis, deine Hoffnung, ankerst wieder, Mike. Ich bin wieder bereit, ich schreibe Lieder so dein. Du bist nicht Einstein, Hip-Hop ist Lifestyle. Und du begreifst, nein, es ist vorbei. Mein Flow ist so geil, weil ich Hip-Hop befrei. War trotzdem nie high, weil ich brauch keinen Scheiß. Leider hast du kein Gehirn, so wie eine Schnecke. Weil wir graben mir Gruben und müssen sich darin verstecken. Oder ich scheiß drauf und steig drüber. Ich sag euch die Wahrheit, ich bin kein Lügner. Ich könnte so viel machen, doch ich weiß, es reicht das. Weil der wollte nur reden, ihr scheiß Spaß. Wieso meckert ihr üble Scheiße und hört euch an, dass ihr den Shit feiert? Gehört sich verdammt. Redet, was das Zeug hält und hat nichts dahinter. Ihr seid zählenlose Herren, wie Patafix am Hintern. Du willst wieder ordentlichen Rap hören, weil dich die ganzen Plagiator echt stören. Freezy Trap und Arc ist eure einzige Hoffnung. Schau nicht zurück, schau vor, dreh deinen Kopf um. Du willst wieder ordentlichen Rap hören, weil ich die ganze Plagiator echt stören. Freezy Trap und Arc ist eure einzige Hoffnung. Schau nicht zurück, schau davor, dreh deinen Kopf um. Dreh deinen Kopf um, dreh deinen Kopf um. Eure Hoffnung, wir sind eure Hoffnung. Mit Hip-Hop am Start, mach ich alles klar. Mit Freezy Trap am Mic ist die Szene so tight. Ey, was glaubst du, wer du bist? Ey, was glaubst du, wen du disst? Ich will nicht, dass du vergisst, weil der Trap's ein Rapper ist. Kollege, rappt mir so langsam, wie mit ihnen ist so handsam. Wenn ich weiter so disse, mach ich alle Rapper ganz. Meine Lieder sind ganz dreckig, wie ein Vergaser. Diese ganzen möchte Guess rappen wie Versager. Du willst mich fertig machen, na dann werd ich lachen. Das heißt, muss an den Ghetto sein, gefährliche Sachen. Es wird Geopus, warum sagt es so deppern? Ich glaub ich das nicht, aber ich rufe Jake, hab ich scheiße mir an. Diese Salzburg Sam, ich mach euch fertig und sollte euch ein. Dies versteht's wieder nicht, das ist das Rapsche Benehmen. Es tut das Zeug, für euch den Rappen schämen. Du willst wieder ordentlich Rap hören, weil ich die ganzen Plagiator echt stören. Freezy Trap und Arc ist eure einzige Hoffnung. Schau nicht zurück, schau nach vor, dreh deinen Kopf um. Du willst wieder ordentlich Rap hören, weil ich die ganzen Plagiator echt stören. Freezy Trap und Arc ist eure einzige Hoffnung. Schau nicht zurück, schau nach vor, dreh deinen Kopf um. Dreh deinen Kopf um, dreh deinen Kopf um. Eure Hoffnung, wir sind eure Hoffnung. Ich kann Sachen machen, lass es krachen, bin bewaffnet. Mit 16 Bars, einem Bart, mach ich euch zum Affen. Ich hab's alleine geschafft, ich hab ein Wunder vollbracht. Mit meiner Musik halte ich die ganze Szene in Schach. Bitte spiel den großen Gangster mit deinen 61. Komm zu mir, Alter, ich zerfetz dich, nehm dich Line für Line auseinander. Während ich mit meiner Stimme über diesen Beat wander. Wenn ich sage, meine Freunde sind mir wichtig, ist es mir scheißegal, dass du stirbst, Bitch. Du bist nicht witzig, ich bin hitzig. Ohne deine Freunde bist du einfach ein Nichts, Bitch. Du willst ein Sorry, tut mir echt leid, Bitch. Du willst mich hegen, fake Rapper, komm, zeig dich. Hey, du bist neidisch und du bist peinlich. Schick dich ins Mana, ich befrei dich. Du willst wieder ordentlich Rap hören, weil ich die ganzen Plagiator echt stören. Freezy Trap und Arc ist eure einzige Hoffnung. Schau nicht zurück, schau nach vor, dreh deinen Kopf um. Du willst wieder ordentlich Rap hören, weil ich die ganzen Plagiator echt stören. Freezy Trap und Arc ist eure einzige Hoffnung. Schau nicht zurück, schau nach vor, dreh deinen Kopf um. Dreh deinen Kopf um, dreh deinen Kopf um. Eure Hoffnung, wir sind eure Hoffnung.